Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Wann kommt Tante Anna? Sonntag früh holt sie Papa vom Bahnhof ab. Um wie viel Uhr kommt ihr Zug? Um 9. Wie lange bleibt Tante Anna bei uns? Bis Dienstag, weil sie Donnerstag wieder arbeiten muss. Okay, Mama. Ich freue mich schon auf Tante Anna.